Science Fiction als Radiospiel. In dieser Heidelberger Reihe werden in Spielform und mit einer gehörigen Portion Fantasie Zukunftsmöglichkeiten wissenschaftlicher oder technischer Entwicklungen vorgezeichnet. Kaum eine Entdeckung eines Wissenschaftlers, zu der nicht den Militärs eine Anwendungsmöglichkeit in ihrem Bereich einfiele, und kaum ein Forschungsinstitut, in dem nicht irgendjemand die Geschäfte Außenstehender besorgte. So etwa dachte der amerikanische Science-Fiction-Autor Simon Begley und schrieb die Story »Retter der Menschheit«. Walter Knaus hat sie zu einem Radiospiel umgearbeitet und dabei einiges hinzugefügt, sodass am Ende ein neuer Titel nötig wurde. Hören Sie mit Ursula Langrock, Karl Lange und Volker Spahr in den Hauptrollen »Wer anderen eine Grube gräbt«. So, Herr Professor, Bild steht. Ja, danke. Kommen Sie, Mr. Fox, sehen wir uns den Schirm mal an. Gut. Das da ist also die Basis des Hypnosefeldes, das ich eben erwähnte. Was, die grüne Wellenform? Sieht aus, als hätte sie Picasso entworfen, offenbar im Zustand der Volltrunkenheit. Ich verstehe nicht, wie man lachen kann, wenn es um die Zukunft der Menschheit geht. Ach, Sie meinen, die Menschheit habe in Zukunft nichts zu lachen? Ach, Unsinn. Bitte, Gwen, Sie müssen Nachsicht mit Mr. Fox haben. Ja, er ist schließlich nur Journalist. So hat es Dr. Greenwood sicher nicht gemeint. Aber nein, nein, nein. Dr. Greenwood ist eine entzückende Puritanerin. So bleiben wir bei Picasso. So verrückt diese grüne Welle aussieht, genau sie zeigt die Struktur eines normalen Gehirns. Natürlich müssen wir noch das jeweilige individuelle Muster darauf programmieren, wenn wir das Gerät zur Heilung eines Geisteskranken einsetzen wollen. Ja, wie stelle ich mir diesen Vorgang vor, Professor Eppelsheimer? Vielmehr, wie erkläre ich das den Lesern? Hypnose auf elektronischem Weg. Kann es das geben? Könnte man mit diesem Vergleich arbeiten? Schon lange war bekannt, dass... Ach, warten Sie. Abschalten, Gwen. Ja, abschalten. Danke, ich brauche Sie jetzt nicht mehr. Ja, gut. Eieieiei, da bin ich ja tief ins Fettnäpfchen getreten. Gwen ist außerordentlich begabt, aber sie gehört eben zu den Ernsten und Grundsätzlichen. Wie ich die fürchte. Immer sind es die Ernsten, die die Welt an den Rand der Katastrophen bringen. Ja, aber jetzt unterbreche ich Sie nicht mehr, Herr Professor Eppelsheimer. Wie war das mit der Hypnose? Ja, also wie gesagt, man wusste schon lange, dass die Hypnose ein rein mechanischer Vorgang ist. Zum Beispiel hat man häufig Menschen durch Schallplatten hypnotisiert. Tatsächlich? Kann ich das so schreiben? Berufen Sie sich auf mich, wenn Ihre Redaktion Zweifel hat. Also danke, das ist ein Wort. Das Hypnoseproblem wurde zunächst nur von den Neurologen und Psychologen angegangen. Es galt als unseriöses Forschungsgebiet, denn es gab so viele Theorien darüber, wie es Hypnotiseure gab. Wir arbeiten hier seit 12 Jahren daran. Aha, seit 1983. Ja, eigentlich schon seit 82. Und jetzt wissen wir, was es wirklich ist. Und zwar was? Also, entschuldigen Sie, Sie sind kein Fachmann und schreiben für Laien. Ich glaube, ich muss die Erklärung sehr vereinfachen. Also die Sache hängt mit der elektrischen Leitfähigkeit der Synapsen zusammen. Das sind die Schaltelemente zur Übertragung von Reizen von einer Nervenzelle auf die andere. Sie sind verantwortlich für die lange, rätselhaft gebliebene Erscheinung der sogenannten Bahnung. Durch Erziehung, Erlebnisse, Schicksale und Gewohnheiten entsteht nach und nach in jedem Hirn gewissermaßen ein starres Schaltschema. Das heißt, das Denken des Individuums verläuft in immer denselben Kanälen. Wenn es nun irgendwie gelingt, den Schaltplan zu verändern. Aha, zum Beispiel durch Hypnose. Zum Beispiel. Dann kann, wie soll ich das nur sagen, dann kann das Denken sich andere Kanäle wählen. Wie gesagt, es ist ein bisschen gewagt, das alles so zu vereinfachen, aber... Ja, aber für die Zeit nur genügt, hm? ja, das würde ich meinen. Herr Professor. Auch ein bisschen gewagt, das. Wie? Ja, also großes Ehrenwort. Ich werde schweigen. Was, das können Sie? Aber... Donnerwetter. Also gut, ich werde Ihnen etwas erzählen, was Sie nicht schreiben dürfen. Die ganze Theorie über die Möglichkeit elektronischer Hypnose gehört ursprünglich zu einer Studie darüber, wie man die Techniken der Gehirnwäsche bekämpfen könne. Ja, verstehe. Zum Glück bin ich nicht nur Neurologe, sondern verstehe auch etwas von Elektronik. Und so bastelte ich mit meinen Mitarbeitern diesen Apparat. Den Mental-Integrator. Ja. Das ist aber wieder Klartext. Ja, das dürfen Sie ruhig schreiben. Ein Gerät, das die elektrische Leitfähigkeit der Synapsen von außen her verändert. Mhm. Durch einen Strahl, eh? Nein, es ist mehr wie ein Feld. Natürlich kann man das jetzt kaum noch Hypnose nennen, denn es geht weit darüber hinaus. Wenn das Feld richtig angesetzt ist, verändert er das Gehirn des behandelten Individuums auf Dauer. Aha, ja. Ja, und was heißt das praktisch? Also man stellt das Feld ein, programmiert mit dem gewünschten gesunden Denkmuster und der persönlichen geistigen Struktur des Individuums, das geheilt werden soll. Man lässt es eine Zeit lang wirken, dann dreht man ab und der Patient bleibt verändert. Gewissermaßen eine Supergehirnwaschmaschine. Aber nein, nein, nein, um Himmels Willen, das wäre ja Missbrauch. Eine Anpassungsmaschine, wenn Sie wollen. Besser eine Heilmaschine. Sie wird den Wahnsinn heilen. Sie wird dem Psychiater das Gefühl der Hilflosigkeit nehmen. Denken Sie an die abertausend geistig Kranker. An die Millionen von Neurotikern, die jetzt geheilt und eingegliedert werden können. Diese Maschine hat eine große Zukunft. Hm. Sie sagten, eine Verwendung als Gehirnwaschmaschine sei Missbrauch. Also ist Missbrauch denkbar? In einer Diktatur zum Beispiel könnte sie zur Manipulation der Bürger eingesetzt werden. Also das darf und wird nicht geschehen. Das wäre entsetzlich. Tja, wie wollen Sie das verhindern? Die Maschine wird frei verfügbar sein für jedermann. Und das heißt doch, kein Staat, kein Diktator, keine Klasse wird ein Monopol darauf haben. Sie wird ein therapeutisches Gerät sein wie andere, nur mächtiger. Zum Segen der Menschheit. Ja, also, Herr Professor Eppelsheimer, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Professor Eppelsheimer, natürlich so ein Eierkopf. Ist der Mann wahnsinnig? Ja, eher naiv. Das sind die Schlimmsten. Europäer vermutlich. Ja, klar. Seit 1970 in den Staaten hat sich mit der europäischen Bundesregierung überworfen. Mr. Clapham, ich verstehe einfach unsere Regierungsgutachter nicht. Den Apparat für ein reines Heilgerät zu erklären, das ist doch Borniertheit, oder? Nur gut, dass dieser Zeitungsmensch die Katze aus dem Sack gelassen hat. Jedenfalls danke ich Ihnen, Dr. O'Mara, dass Sie gleich zu mir nach Washington gekommen sind. Das war nichts ganz uneigennützig, Mr. Clapham. Ich sehe nämlich als Anthropologe ungeheure Möglichkeiten im Mentalintegrator. Möglichkeiten für uns? Ja, für uns. Aber wir müssen schnell handeln. Die Öffentlichkeit weiß nun schon seit Stunden Bescheid. Leider ging kein früheres Flugzeug. Und anrufen wollte ich nicht. Ja, ja, selbstverständlich. Wissen Sie was, es hat keinen Zweck, dass wir mit Umwegen Zeit verlieren. Hier, Clapham. Sergeant, das Weiße Haus, dringend. Top Secret. Ich warte. Die Kurve verändert sich, sehen Sie? Ja. Ja, ganz deutlich. Puls? Atmung? Alles in Ordnung, Herr Professor. Drei mehr. Genickt. So, jetzt Vergleichskurve schalten. Und? Volle Übereinstimmung. Soll ich abschalten? Noch nicht. Der Fall gilt immerhin seit 20 Jahren als unheilbar. Schwer schizophren. Arme Frau. Sie selbst hat wohl nicht viel davon gemerkt. Gwen, sehen Sie. Ja, ich denke, wir können es jetzt wagen. Aus. Aus. Binden Sie sie los, aber nicht wecken. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Ja. Ja, was ist denn das? Gwen, sehen Sie nach, wer da ist. Ich kümmere mich um die Patientin. Und bitte keine Störung jetzt. Ja, natürlich, Herr Professor. Oh, Herr Professor, ich konnte nicht verhindern... Clapham vom US... Wie kommen Sie dazu, hier so einfach... Geheimdienst. Wie? Ach so. Dies ist Dr. O'Mara, Anthropologe. Er wird Sie begleiten. Begleiten? Was soll das bedeuten? Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung, Herr Zu meiner Professor. Verfügung? Sehr gut. Sie sehen, ich habe hier eine schwerkranke Patientin liegen. Naja, mein Büro ist nebenan. Gwen, kümmern Sie sich bitte um sie. Ja. Darf ich jetzt erfahren, was diese Komödie soll? Sie sind bestimmt ein großer Wissenschaftler. Aber ich rate Ihnen, mir gegenüber einen anderen Ton zu wählen. Ich rate Ihnen, mich nicht wie Ihren Untergebenen zu behandeln. Herr Professor, ich darf mich einschalten. Wir verstehen Ihre Betroffenheit. Und vielleicht war es nicht besonders glücklich, Sie so zu, zu überfallen. Aber verstehen Sie auch uns. Sie haben eine große Erfindung gemacht, die niemals hätte an die Öffentlichkeit dringen dürfen. Das gerade verstehe ich nicht. Die Öffentlichkeit hat jedes Recht, darüber informiert zu sein. Es geht darum, zu helfen und zu heilen. Sind Sie eigentlich wirklich so naiv oder tun Sie nur so? Dr. O'Mara, ich spreche mit Ihnen. Die Öffentlichkeit wird informiert werden und es wird ihr geholfen werden. Sehr gnädig. Später. Es scheint Ihnen völlig entgangen zu sein, dass der Apparat, den Sie da gebaut haben, nicht nur heilen kann, sondern eine höchst gefährliche Waffe ist. Wenn sich eine fremde Macht dieses Geräts bemächtigt, sind wir verloren. Und deshalb wollen Sie sich seiner bemächtigen. Als Anthropologe, was? Bemächtigen, aber nein. Wir müssen den Apparat zwar beschlagnahmen, aber Sie selbst sollen ihn weiterentwickeln und damit arbeiten. Und zu welchem Zweck? Ja, sagen wir, um die Menschheit vielleicht noch zu retten. An freie Entscheidung und das freie Spiel der Kräfte glauben Sie wohl nicht mehr. Was für ein Amerika ist das geworden? Das lassen Sie unsere Sorge sein. Wie gesagt, ich darf Sie begleiten. Wohin? Das erfahren Sie am Ziel. Packen Sie jetzt bitte, Sie haben 2 Stunden Zeit. Dr. Greenwood ebenfalls. Ich protestiere ausdrücklich. Ich nehme es zur Kenntnis. Dr. Greenwood hat übrigens hat Ihre Sachen in Ihrer Wohnung in Beechwood, bemühen Sie sich nicht. Curtis, Sie begleiten Dr. Greenwood. Smith, Sie bleiben hier bei Professor Eppelsheimer. Das ist alles kein Trost für mich, Gönn. Mein ganzes Lebenswerk versaut durch diese größten wahnsinnigen Idioten. Ich habe Angst um Sie, Herr Professor. Sie verrennen sich immer tiefer in Ihre Verzweiflung. Schuld zu sein an einer Menschheitskatastrophe. Meint Sie, das lässt einen noch schlafen? Ich habe versucht, den Apparat zu manipulieren, aber dieser Dr. Gehli, er versteht zu viel von Neurologie und sogar etwas von Elektronik. Er hat das falsche Schaltbild sofort durchschaut. Vielleicht findet sich ein anderer Weg. Ich könnte versuchen, irgendeinen Sprengstoff. Gleich auf die Barrikaden gewinnen? Aussichtslos. Sie wissen, warum Sie uns hier mitten in die Wüste gesetzt haben, in diesem angeblichen Air Force-Betrieb. Carson Electronics. Carson Electronics, dass ich nicht lache. Alles prima. Clubhaus, Swimmingpool, Tennis, Golf, Kino, Bar, Bibliothek. Und darum herum Wächter, Hunde, 4 Meter hohe Elektrozäune. Und 80 Kilometer Wüste. Ach, ich bin es leid, Gwen. Als Kind habe ich ihn nie verstanden, diesen Klaus Fuchs, der die Atombombe an die Russen verriet. Heute denke ich mit mir selbst daran. Sprechen Sie es ruhig aus. Das Gleichgewicht wiederherzustellen, das Geheimnis wieder offenbar zu machen. Daran habe ich jetzt wochenlang herumgedacht. Aber vielleicht bin ich zu alt und habe zu viele Hemmungen, einen solchen Entschluss zu fassen. Nur weil die Sache einen so hässlichen Namen hat? Das ist kein Weg für mich. Gestattet? Ja, bitte, Dr. O'Mara. Lieber Professor, wir kommen gleich zu viert. Entschuldigen Sie. Bitte sehr. Aber Dr. Gehli hat mir von der gestrigen Auseinandersetzung berichtet. Dr. Gehli, das ist ja unerhört. Ja, ich weiß nicht, Nobel, aber ich muss das tun, Professor, entschuldigen Sie. Doch habe ich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich Ihre Erklärung durchaus Glauben schenke. Und dass Sie keinen Sabotageakt vorhatten, sondern eine konstruktive Verbesserung der Maschine. Mr. Stevenson als Ingenieur schließt sich meiner Meinung an. Unbedingt. Ich unterschreibe das jederzeit. Nun, das ist ja schön. Und jetzt hören Sie mir gut zu, Dr. O'Mara. Dr. Gehli, Mr. Stevenson. Und auch Sie, Miss Kay. Aber mit 1000 Freuden, Herr Professor? In wenig Worten. Die Maschine ist mein Werk. Ich habe sie zum Heilen geschaffen. Nicht, um damit bei der Versklavung der Menschheit zu helfen. Sie gehört allen, auch unseren Gegnern. Den Roten? Das gäbe Versklavung, das... Oder ein Gleichgewicht, das das Schlimmste verhütet. Eine Behauptung, kein Beweis. Jedenfalls, ich bin der Erfinder der Maschine. Ich fühle mich dafür verantwortlich. Wir alle tragen schließlich die Verantwortung gemeinsam. Verantwortlich ist jeder Mensch nur für sich allein. Sie nehmen mir die Maschine aus der Hand, ich kann es nicht verhindern. Aber ich kann mich weigern, weiter mitzumachen. Und ich weigere mich. Das ist mein letztes Wort. Herr Professor, bitte hören Sie. Hochdramatisch. Gekonnter Abgang. Aber Theaterdonner. Ich verstehe ihn schon. Na, natürlich. Meinen Sie, ich nicht? Aber er sieht das Ganze völlig falsch. Wir sind doch alle besten Willens. Will ich die Erde versklaven? Oder Sie, Dr. Gailey, Stevenson? Oder Sie, Daphne? Warum nicht? Wenn es zur Harmonie führt. Da sehen Sie sich meine Assistentin an, Omara. Sanfte Mandelaugen, Perlmutterzähne, Pfirsichblütenteint, aber bereit, die Welt zu versklaven. Warum nicht, wenn es zur Harmonie führt? Glücklicherweise sind Sie nur ein Papiertiger, Miss Pfirsichblüte. Dr. Omara! Der Professor! Er hat... Ja? Na was denn? Also reden Sie doch! Er hat sie... Mein Gott. Ich komme. Dr. Gailey, Stevenson. Das war der falsche Weg. Schade. Ja, hier spricht Fox. Geben Sie mal Charlie an in der Barat. Charlie, hör zu. Hast du mein Interview mit dieser Knalltype schon gesetzt? Ach, dumm. Du gib acht auf den dritten Absatz raus, den der anfängt... In Miss Glorias Augen ist Sex das Einzige, was Amerika... Klar. Ja, rein. Du, Charlie, die ganzen 12 Zeilen weg, bitte, ja? George. George O'Mara, das ist ja... Moment, George. Alles klar, Charlie? Gut. Georgie, ist das möglich, Mensch? Seit 10 Jahren habe ich dich nicht mehr... Du bist ja ein großes Tier geworden. Wie kommst du her? Oh, purer Zufall. Ich hatte beruflich in einem gottverlassenen Loch im Matto Grosso zu tun und musste hier umsteigen. Am Matto Grosso? Ja. Ist da was zu finden? Für Anthropologen? Du wirst lachen, ja. Haha. Ha. Mensch, alter Georgie, das war eine stolze Zeit im College. Weißt du noch? Susi? Richtig, Susi. Aber ich habe dir längst verziehen. Sag mal, hast du ein bisschen Zeit? Wie wär's mit einem Drink? Einem schwer arbeitenden Reporter eine solche Frage zu stellen, Mensch, natürlich habe ich Zeit. Gehen wir in die nächste Bar. In die stillste, wenn's geht. Ehrlich, Georgie. Ich bin grün vor Neid. Mensch, Brasilien. Wo du überall rumkommst. Dafür hast du mir damals Susi ausgespannt. Cheerio. Cheerio. Nein, ohne Spaß, du. Was du von deinen anthropologischen Felduntersuchungen erzählst, darf ich das verwerten? Ja, kannst du es denn brauchen? Es gäbe einen guten Artikel für die Sonntagsausgabe. Natürlich nur, wenn man die wirklich wichtigen Dinge weglässt und sich an die Trivialitäten hält. Viel scheinst du ja nicht zu halten von deinem Job. Der Journalismus, weißt du, mit dieser Zeitungsarbeit versaut man sich den Stil. Aber ich schwöre dir, ich schreibe doch noch mal meinen Roman. Einen Bestseller natürlich. Ja, mindestens. Cheerio. Cheerio. Georgie, du sagst, du willst die Universität verlassen. Ganz? Hallo, Miss. Noch mal 2 Bier bitte, ja? Ja, ein tolles Angebot. Ich werde mich einer Forschergruppe anschließen, die das gegenwärtige amerikanische Leben mit anthropologischen Methoden erforschen und deuten will. Ich sag dir, Nick, das größte Projekt der heutigen Anthropologie überhaupt. Wir werden den modernen Amerikaner auseinandernehmen und feststellen, was ihn eigentlich am Leben erhält. Das ist noch nie gemacht worden. Wir sind ein Riesenteam, hunderte von Anthropologen. Wird eine Kleinigkeit kosten, ey. Darf es. Die meisten großen Stiftungen machen mit. Und ich glaube, auch der gute Onkel Sam trägt dazu bei. Die Sache ist enorm wichtig, weißt du? Wenn unsere Ergebnisse erst einmal ausgearbeitet sind, dann hat die Regierung Grundlagen für eine wirklich vernünftige Politik. Wie lange soll das dauern? Ach so, 10, 15 Jahre. Weiß man nie vorher bei sowas. Ah, besten Dank. Ja, danke. Komm, trink. Nick, warum machst du nicht mit bei uns? Na ja, ich bin Journalist. Ich verstehe nichts von Anthropologie. Aber von Sammeln von Informationen. Und darin bist du jedem Anthropologen über. Verstehst du? Wir werben Leute aus der Informationsbranche an. Jede Menge. Funkreporter, Fernsehreporter und so. Es gibt nämlich gar nicht genug Anthropologen. Wir brauchen erfahrene Journalisten, die den ganzen Kontinent durchkämmen und das Material für uns sammeln und aufbereiten. Wir brauchen Leute wie dich. Tja, Münze. Du hast doch deinen Job satt. Das habe ich doch gemerkt. Schon, ja. Verdienen wirst du dabei mehr als jetzt. Was hätte ich denn zu tun? Im Prinzip das, was ich eben sagte. Informationen beischaffen. Jeder Art, aus jeder Quelle. Na, als Reporter hast du doch Beziehungen. Bist du wirklich ganz zufällig hier vorbeigekommen? Ich sage dir ja, es ist eine große Sache. Schurke. Nick, mach mit. Jetzt gleich. Ich garantiere dir, über kurz oder lang wirst du Chef der Presseabteilung. Das ging ja merkwürdig glatt, Georgie. Liegt das nun an deiner Vorarbeit oder an meiner brillanten Persönlichkeit? Jedenfalls bist du Chef. Tja. Hier, darf ich dich mit deinem persönlichen Sekretär bekannt machen? Mr. Footley, Mr. Fox. Hallo, Mr. Footley, Orell Footley. Hallo. Orell? Ein Schweizer Vorname. Mein Großvater bestand darauf. Heimweh nach Appenzell. Appenzell ist aus dem Käse? Auch das, vor allem ein Kanton. Also ich bin sicher, Mr. Footley, wir werden gut zusammenarbeiten. Ja, das glaube ich auch, Mr. Fox. Ihr werdet eine Menge organisatorischer Vorarbeiten haben, um die Arbeit an der großen Hauptaufgabe vorzubereiten. Ein Jahr lang mindestens. Komm, Nick, ich zeig dir dein Büro. Alles noch ein bisschen primitiv, aber im Herbst ziehen wir um nach New York. Wir bauen dort einen ganz hübschen Wolkenkratzer. 38. 39. So, 40. Stock, aussteigen, Bus. Atemberaubend luxuriös. Sagen Sie, Orell, ist mein Büro genauso? Orientteppich, Edelholzpaneele, eingebaute Cocktailbar, Superschreibtisch. Entsetzlich. Wissen Sie, Orell, manchmal sehne ich mich nach meiner Redaktionsbude zurück. Jeden Tag was anderes. Aufträge von Tag zu Tag. Unbeständigkeit, ja, das ist Journalistenleben. Aber hier, bis in alle Ewigkeit. Ein halbes Menschenalter, ein ganzes Menschenalter, wer weiß das? Ja, so eine große Sache ist eben noch nie gestartet worden. Ah. Die Männer an der Spitze wissen vielleicht, was sie tun. Ja, hoffentlich gewöhne ich mich doch noch daran. Ich komme zum Schluss. Sie haben jeder die übliche Mappe bekommen. Schlagen Sie sie auf. Oben Ihre zugewiesenen Stadtbezirke. Bleiben Sie auf den Straßen. In die Häuser schicken wir andere Teams. Der Fragebogen dürfte klar sein. Quetschen Sie die Leute aus wie die Zitronen, aber ohne, dass Sie es merken. Ich danke Ihnen. Orell, haben Sie die neuen Leute gefunden? Ja. Genügend? 138. Weitersuchen. Stewardess! Wir bekommen noch den Anschluss nach New Orleans. Gut, danke. Ist das schon Detroit? Der Wagen ist da. Danke. Weisen Sie inzwischen die neuen Teams ein. Orell, meine Mappe. Was los gewesen, während ich in Chicago war? Das Übliche. Sie sollen drei neue Zweigbüros einrichten. Mein eigenes Luxusbüro kann ich überhaupt nicht mehr genießen. Orell, mein Ticket nach San Francisco! Liegt auf Ihrem Schreibtisch, Boss. Ja, das war das reinste Verhör, was die alles wissen wollen über den Amerikaner. Und mein lieber Freund O'Mara ist der Schlimmste. Manchmal denke ich, da steckt noch mehr dahinter. Aha, in Appenzell hört man wohl das Gras wachsen? Ja, Boss. Fox? Ja, gut, ich komme. Fox? Gut, gut, wird erledigt. Fox? Nein, nein, nein, darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Die Sache ist dringend. Fox? Ah, ja, danke. Veranlassen Sie alles Weitere. Fox? Selbstverständlich noch heute. Natürlich. Unbedingt. Dringend. Sofort. Sofort. Sofort. Orell, buchen Sie für mich, Orell. Okay, Boss. Ja, ich sehe mir dieses Material in Columbus mal genauer an. Eigentlich witzig, Georgie. Nach Columbus, Ohio muss man fahren, um dir per Zufall mal wieder zu begegnen. Es war doch Zufall, oder? Lass deinen Steak nicht kalt werden, Nick. Natürlich. Vorzüglich, ne? Ja. Manches wundert dich? Was zum Beispiel? Tja, zum Beispiel, wie viele Leute, glaubst du, arbeiten jetzt für die Organisation? Das müssen eine ganze Menge sein. Ja, das meine ich ja. Ist doch komisch, nicht? Was ist daran so komisch? Schließlich ist es eine große Sache. Ja, schon eine große Sache, aber... Aber wozu das alles? Das weißt du doch genauso gut wie ich. Es ist die größte Datensammlung aller Zeiten. Wir erhalten eine Unmenge aufschlussreicher Daten und Fakten. Oder nicht? Ja, ja. Wissen möchte ich, wie viele Milliarden das kostet. Milliarden? Das glaube ich nicht. Ja, das Vielleicht. Aber Georgie, denk doch mal nach. Mein Gehalt ist nicht gerade klein und ich habe über 200 Leute in der Abteilung und kenne ihre Gehälter genau. Dann noch die anderen Sparten, Rundfunk, Fernsehen, die ganzen Abteilungen für Information, Statistik und so. Ja, und darüber die Superhirne, die das Zeug analysieren und auswerten. Dann die ganze Armee von Sekretären, Stenotypistinnen, von den Putzfrauen und Chauffeuren, rede ich schon gar nicht. Schließlich die Elektroningenieure an den Computern und. Ach Mensch, 25.000 Menschen sind das ganz bestimmt. So viele, glaubst du? Wahrscheinlich noch mehr. Man kann doch einfach nicht so viele Leute für eine Organisation anstellen, die keinen Gewinn abwirft. Ich glaube, ich habe dir schon einmal gesagt, dass Onkel Sam mit von der Partie ist. Ja, aber hör mal, das ist doch eine komische Sache. Das Projekt ist nicht geheim, jeder weiß, dass die Organisation existiert, aber niemand weiß, wie groß sie ist. Für die Öffentlichkeit ist sie nichts anderes als irgendeine Stiftung mehr, die Meinungsforschung betreibt. Aber verdammt nochmal, wofür sollte das gut sein? Du weißt doch, die Regierung... Ach, komm mir doch nicht mit dem Quatsch. Boah, soll der Regierung helfen, besser zu regieren? Keine Regierung verschwendet Milliarden, um rauszukriegen, wie sie besser regieren kann. Zu was? Jede Regierung hält sich sowieso für die Beste. Aber... Ich kenne ein paar Kongressabgeordnete. Wenn die Wind davon bekämen, wie viel Regierungsgelder hier verschwendet werden, die würden einen verdammten Wirbel im Kapitol aufführen. Ist doch die Gelegenheit, Wählerstimmen zu fangen. Ich würde es Ihnen an deiner Stelle nicht erzählen. Natürlich nicht. Schließlich lebe ich ja davon. Aber ich wollte... Ich wüsste, was das alles soll. Grüezi. Schon wieder zurück, Boss? War nichts los in Ohio? Ach, war sehr interessant. Nein. Zurückgerufen, Telegramm von diesem Mr. Clapham. Clapham? Warum? Ja, weiß nicht, Gehaltserhöhung, Beförderung, irgend sowas. Aber das wäre doch nicht Claphams Sache. Orel? Hören Sie mal wieder das Gras wachsen. Ich find's nur merkwürdig. Wissen Sie, unsereins sieht vielleicht nicht so aus, aber man kombiniert... Aha, hoch Appenzell. Naja, auf in die Höhle des Löwen. Lassen Sie sich nicht fressen. Na, hören Sie mal, Sie bleiben noch auf dem Posten. Und ob, das ist versprochen. Setzen Sie sich, Mr. Fox. Ja, danke, Mr. Clapham. Wie ich höre, haben sich über die endgültigen Ziele dieser Organisation Gedanken gemacht. Wie? Ach so, ja, das... Und weiter haben Sie auch noch laut gedacht, und zwar in der Öffentlichkeit, wo man Sie hören konnte. Ich habe mir über ein paar Dinge Gedanken gemacht, vor allem über das Ausmaß dieses Unternehmens. Anscheinend sind Sie ein berufsmäßiger Schnüffler, tüchtiger Reporter. Zu Ihrem Glück sind Sie sauber. Nicht ein Makel in Ihrer Akte. Keine Verbindung zu Kommunisten... Sie sehen nicht einmal europäische Filme. Entschuldigen Sie bitte, darf ich fragen, was das alles ist? Nehmen Sie zur Kenntnis, Mr. Fox. Ich würde Sie liquidieren lassen, wenn Sie nicht sauber wären. Aber das ist doch einfach lächerlich. Es würde mein Gewissen belasten, aber ich würde es trotzdem tun. Ich kann einfach nicht begreifen, was... Sie haben Glück, Mr. Fox. Ich werde Sie nicht erschießen lassen. Sondern ich werde Ihnen alles erzählen, das ganze Geheimnis. Sie werden einen Eid darauf ablegen, es geheim zu halten. Und das bedeutet... Im selben Augenblick, in dem Sie Ihren Mund aufmachen, werden Sie liquidiert, ist das klar? Ja, ich verstehe. Sie verstehen gar nichts, jedenfalls bis jetzt noch nicht. Miss Brown, Dr. O'Mara soll in mein Büro kommen. Tja, Mr. Fox, wir hörten, Sie hätten bis zu einem gewissen Grade richtig gedacht. Deshalb schickten wir Dr. O'Mara zu Ihnen nach Ohio, um herauszufinden, wie weit Ihre Gedanken gingen. Sie waren gefährlich wie Dynamit. Wissen Sie eigentlich genau, was Sie in dieses Büro gebracht hat? Nein. Ihre Bemerkung, Sie kennten ein paar sparsam denkende Kongressabgeordnete. Der Kongress weiß nichts von uns, auch der Senat nicht. Es gibt kaum mehr als 100 Personen, die genau Bescheid wissen. Wir durften nicht riskieren, dass die Leute auf uns hetzen, die imstande sind, uns Unannehmlichkeiten zu machen. Also werden Sie in das Geheimnis eingeweiht und dann werden Sie begreifen, dass man es für sich behalten muss. Haben Sie es Ihnen gesagt? Also bringen wir die Sache hinter uns. Lesen Sie das. Ja, was ist das? Paragraphen, die üblichen Sicherheitsbestimmungen. Und noch ein bisschen mehr. Lesen Sie genau. Alles? Den ganzen Ordner? Seite für Seite. vor Dr. O'Mara und mir als Zeugen. Also, ich lese. Haben Sie gelesen? Ja. Dann unterschreiben Sie. Jetzt hier O'Mara als Zeuge. Ja. So. Okay. Dr. O'Mara, klären Sie ihn auf. Über alles? Bis ins Letzte? Alles. Danke. So, George. Bitte, was soll das heißen? Du bist in das größte Geheimnis hineingeraten, das es seit dem Manhattan-Projekt gab. So schnell ist das nicht erklärt. Na schön. Gehen wir in mein Büro und sprechen darüber. Dein Büro, das ist vorbei. Du gehörst jetzt zur Elite. Du ziehst hier nach oben und jemand anders übernimmt deinen Platz. Ja, aber ich muss doch meine Sachen holen. Deine Sachen werden dir gebracht. Ja, und Orwell? Orwell? Ach so, Mr. Foodley. Er wird instruiert werden. So, du wartest hier eine Weile auf mich. Ja, was soll ich denn hier noch? Du wirst genug Unterhaltung haben. Blutprobe, Passfoto, Fingerabdrücke, Netzhautbild, Gehirnwellenmuster. Aha. Verstehe. Umso besser. Ich hole dich dann ab. Endlich, George. Hier, steck diese Plakette an. Und da deine Ausweiskarte. Aha, Passfoto, Fingerabdrücke, Blutprobe. Ach, darum. Carson Electronics. Was ist denn das für ein Verein? Anstellungsdatum 1.8.1990? Das wusste ich ja gar nicht. Anscheinend arbeite ich seit Jahren bei Carson Electronics, wie? Als Büroangestellter, wie du siehst. Na, wie schön. Carson Electronics arbeitet an speziellen Projekten für die Air Force. Das ist natürlich nur nach außen hin so, falls sich jemand zu sehr für uns interessiert. Bis jetzt hat das aber noch niemand getan, soweit wir das beurteilen können. Aha. Du, George, hier mein neues Büro, das war wohl eigentlich als Telefonzelle gedacht, ne? Hier kannst du deinen Hut aufhängen und deine Arbeit tun. Das heißt, wenn wir etwas für dich finden können, ja, das wird noch ein Problem sein. Ach, ihr habt mich gar nicht eingeplant. Also auf elegante Weise kaltgestellt. Dann wäre es wohl endlich an der Zeit, mir die Wahrheit zu sagen. Was hat eine elektronische Fabrik mit anthropologischen Forschungen zu tun? Na gut, du sollst wenigstens die Umrisse der Sache kennenlernen. Den Rest kannst du dir dann selbst zusammenreimen. Und mit dieser Plakette am Revers wirst du von deinen neuen Kollegen jede Auskunft bekommen. Ach, warum habe ich da nicht früher daran gedacht? Du kannst der Historiker des amerikanischen Projekts werden. Ein amerikanisches Projekt? Ja, AP, die Organisation, für die du gearbeitet hast, gehört zum amerikanischen Projekt. Sie ist der Teil, den wir nicht geheim halten konnten. Dies hier ist die andere Hälfte und die ist geheim. Ach, und. Na schön, ich komme zur Sache, aber es ist ein bisschen kompliziert. Naja, ich bin ja nicht doof. Also, die Sache ist die. Anthropologie, das ist die Wissenschaft vom Menschen, von seinen physischen und psychischen Voraussetzungen, seinen Instinkten, Gewohnheiten, bedingten Fähigkeiten. Ja, weißt du ja alles. Ja, eben. Bis gestern waren wir Anthropologen eigentlich zur Passivität verurteilt. Wir konnten nur registrieren. Ziemlich unbefriedigend, kannst du dir denken. Wir wollten mehr wissen. Wie wird man als Anthropologe aktiv? Wie beeinflusst man den Menschen wirklich nachhaltig? Kurz, wie verändert man ihn? Also, du wirst sagen, durch Aufklärung, Propaganda, Suggestion, Hypnose, gut, ja. Aber bisher alles Behelfsmittel, an die Persönlichkeit des Beeinflussenden gebunden, auf Zufallswirkung angewiesen, nichts absolut Sicheres. Wenn nicht eines Tages ein Mann eine Maschine erfunden hätte. Na? Ja, eine Maschine. Eine Hypnosemaschine. Ach ja. Auf die wir damals durch deinen Artikel mit der Nase gestoßen wurden. Du steckst tiefer drin im amerikanischen Projekt, als du dachtest. Professor Eppelsheimer. Der Mentalintegrator, die Hoffnung für alle Geisteskranken. Fast vergessen. Die Maschine wurde damals beschlagnahmt, der Professor verschwand. Ihr wartet? Keine Angst, sie wird nicht für ewig beschlagnahmt bleiben. Aber vorher müssen wir mit ihrer Hilfe ein Ziel erreicht haben, das wichtiger ist als die Heilung von Irren. Du, entschuldige mal, was könnte wichtiger sein? Die endgültige Vereinigung der gesamten Menschheit. Bist du sicher, dass du nicht selbst ein Kandidat für die Maschine bist? Wir alle sind Kandidaten. Lass mich zusammenfassen. Eppelsheimers erste Maschine hatte verschiedene Nachteile, zu wenig Energie und die Energie nicht gezielt. Wir haben sie seitdem immer weiter verbessert. Und jetzt erzeugt sie ein starkes Hypnosefeld von riesigem Ausmaß. Und wenn man sie in einen Satelliten steckt, bestrahlt sie ganze Kontinente. Ist das euer Plan, Teufel? Nick. Weißt du, was seit jeher die eigentliche Ursache von Kriegen war? Ach, wer weiß das? Es gab Kriege, solange wir zurückblicken können. Im Grunde ist jeder Krieg das Ergebnis eines Widerstreits zweier oder mehrerer Kulturen. Ein Unterschied der Kulturen ist zugleich ein Unterschied der Betrachtungsweisen für alles und jedes. Das Ergebnis? Missverstehen und Gewalttätigkeit. Bisher. Ja, weiter, weiter. Du willst auf irgendetwas hinaus. Diese Maschine gab uns eine neue Antwort. Das Problem ist doch, Spannungen zwischen den verschiedenen Menschengruppen auszuschalten. Man muss also der gesamten Menschheit eine gemeinsame Denkbasis geben, eine gemeinsame Werteskala, kurz eine gemeinsame Kultur. Die einzige Lösung, das heißt, dass du ganz richtig geraten hast, man muss eine mächtige Hypnosemaschine in einen Satelliten einbauen, sie ein paar Mal um den Globus jagen und den ganzen Planeten in dem Nervenfeld baden. Weißt du, also das heißt, ihr wollt jedem Menschen auf der Erde dasselbe Gedankenmuster eingeben? Ja. Ja, aber... Und welches Muster benutzt ihr? Ja, das hat uns das meiste Kopfzerbrechen gemacht. Zuerst suchten wir lange nach dem idealen Menschen. Aber wie sieht der aus? Wir debattierten endlos darüber. Anthropologen, Theologen, Soziologen, Psychologen, Mediziner, Politiker, Philosophen. Jeder Einzelne hatte eine andere Vorstellung darüber. Es war ein heilloses Durcheinander von tausend unvereinbaren Forderungen. Das ganze Projekt wäre fast daran gescheitert. Schließlich beschlossen wir, uns an die Dinge zu halten, die gemessen werden können und die Ideale Ideale sein zu lassen. Deshalb haben wir dieses Programm aufgestellt, an dem du bisher mitgearbeitet hast. Wir suchten herauszufinden, was es ist, das einen Amerikaner geistig zum Amerikaner macht. Wenn ihr das herausgefunden habt? Dann werden wir dieses Muster benutzen. 600 Millionen amerikanische Chinesen, 450 Millionen amerikanische Inder. Die Sache ist allerdings explosiv. Kein Wunder, dass Klappern mich so schnell isoliert hat. Ich wusste, du würdest das schließlich begreifen. Wenn auch nur ein einziges Wort an die Öffentlichkeit dringen würde. Verstehst du? Keine Nation würde untätig abwarten, bis wir sie amerikanisiert hätten. Ja, mit vollem Recht, George. Na ja, es gibt schlimmere Dinge, als ein Amerikaner zu sein. Für Amerikaner sicher. Wir müssen es tun. Diese Maschine ist die gefährlichste aller Waffen, aber auch die letzte. Wenn das alles vorbei ist, können wir beginnen, die Armeen aufzulösen und sämtliche Raketen und Bomben zu verschrotten. Noch ein Jahr harte Arbeit, dann sind wir soweit. Es wird nur noch eine Kultur geben, die amerikanische. Und dann wird Frieden herrschen. Außerdem, wenn wir es nicht tun, dann machen es über kurz oder lang die anderen. Hallo, rate ich richtig. Sie sind Mr. Fox, der uns alle zu historischen Persönlichkeiten umfrisieren soll. Ja, aber entschuldigen Sie. Gehle, Dr. Sigmund Gehle. Ich bin der Leiter des Projekts. Psychologe, Neurologe. Mr. O'Mara hat sie mir wärmstens ans Herz gelegt. Dr. Greenwood, Miss Pfirsichblüte. Hallo. Das ist Mr. Fox, unser künftiger Historiker. Das ist Pfirsichblüte, meine Assistentin, Miss Daphne Key. Pfirsich? Aber ich dachte wohl an den Amerikaner. So, nein, nein, nichts Fernöstliches. Natürlich, Amerikanerin. Und das beruhigt einen irgendwie. Diese strenge Dame ist Dr. Gwendolyn Greenwood, auch Psychologe. Mr. Fox war ursprünglich... Ich kenne Mr. Fox. Entschuldigen Sie, ich weiß im Moment nicht... Ich war Mitarbeiterin von Professor Eppelsheimer. Ach ja, natürlich, ich erinnere mich, entschuldigen Sie bitte, Professor Eppelsheimer. Dürfen wir uns zu Ihnen setzen? Ja, bitte... Bitte, wenn Sie ein Glas mit mir trinken wollen. Genau deswegen sind wir doch an Ihren Tisch gekommen. Bitte, bitte nehmen Sie Platz. Schönes Clubhaus haben wir, was? Ja, ja. Na, klingt nicht sehr begeistert. Doch, doch, sehr schön. Nur? Ja, wissen Sie, ich fühle mich noch fremd. Mir ist so vieles unklar. An unserem Projekt? Gewissensbisse, Hemmungen, stimmt's? Haben fast alle am Anfang. Mir unerfindlich, warum? Gewissensbisse können wir uns nicht leisten. Ich glaube, Mr. Fox befürchtet, wir könnten die Menschheit versklaven. Aber Unsinn, wir reformieren die Menschheit. Aha. Im amerikanischen Sinne? Natürlich. In welchem sonst? Aber wir greifen keineswegs in den freien Willen ein oder in den Charakter. Im Grunde ahmen wir nur einen ganz alltäglichen Vorgang nach und beschleunigen ihn. Sagen wir es so. Ein Italiener zum Beispiel hat italienische Denkgewohnheiten, weil er in einer italienischen Umgebung lebt. Wenn er aber nach Amerika auswandert, nimmt er langsam amerikanische Denkgewohnheiten an. Oder schnell, wenn er noch jung ist. Er bleibt derselbe Mensch. Nur seine Gedanken gehen andere Wege. Allerdings amerikanisiert er sich nicht völlig. denn alte Gewohnheiten verblassen nur schwer, aber seine Kinder sind schon reine Amerikaner. Das Gleiche würde umgekehrt geschehen, wenn ein Amerikaner nach Italien ginge. Oder nach China. Gut, Daphne. Ja, entschuldigen Sie, das wäre dann doch eine freiwillige Anpassung. Ach, ob sie immer so freiwillig ist. Und was Sie mit dieser Maschine tun, ist eine aufgezwungene Anpassung. Die aber keine spüren oder hinterher bedauern wird. Denn dann wird allen Hirnen die amerikanische Denkweise eingeprägt sein und das bedeutet, dass sie in jeder gegebenen Situation dazu neigen werden, auf amerikanische Weise zu reagieren. Sie werden zum Beispiel ihre politischen Meinungen durch demokratische Wahl oder schlimmstenfalls durch Demonstrieren äußern, anstatt Bomben zu werfen. Denn wir sind alle Engel. Mhm, ja. Die Russen werden also den Kommunismus aufgeben, meinen Sie, weil der nicht in unser Denkschema passt? Sie werden unser System annehmen, ganz automatisch. Und es wird keine Tendenz mehr geben, in die alten Bahnen zurückzufallen. Es wird nichts mehr geben, wohin man zurückfahren kann. Es ist ein sich selbst verstärkendes System der Erziehung. Wunderbar. Nicht wahr, Mr. Fox? Wissen Sie, Dr. Greenwood, der Chef ist offenbar von keinen Zweifeln geplagt, was die moralische Seite unserer Arbeit angeht. Im Gegenteil. Er findet sie ja wunderbar. Ach, diese Maschine. Ich wollte, das verdammte Ding wäre niemals erfunden worden. Warum erzählen Sie mir das? Weil ich mit einem Menschen darüber sprechen muss. Und Sie halten mich für den richtigen Adressaten? Ja, verdammt, ich denke einfach daran, dass ich Ihnen schon begegnet bin, ehe ich in diese Sache hineingestolpert bin. Ja, das gibt so etwas wie Vertrauen, verstehen Sie? Begegnen ist ein bisschen viel gesagt für die zwei Worte, die wir damals gewechselt haben. Ach, Sie wissen doch genau, wie ich es gemeint habe. Ich weiß es nicht. Also gut, bitte vergessen wir dieses Gespräch. Besser, Sie vertrauen hier keinem. Ich tue es auch nicht. Ja, es ist gut. Ich habe verstanden. Sie werden noch verstehen. Und nun grübeln Sie nicht, gehen Sie an Ihre Chronik. Das ist gesünder. Mr. Fox. Ja? Aha. Der Barmix aus dem Clubhaus. Habe ich was liegen lassen? Psst, seien Sie leise. Lassen Sie sich nichts anmerken. Ich bin beauftragt, Ihnen das zu geben. Ja, von wem? Gleichgültig. Schnell, stecken Sie ein. Was ist denn das? Ein Speicherkristall, abgestimmt auf Ihr Gehirnwellenmuster. Und wozu ist das gut? Eine Nachricht für Sie. Stecken Sie es in den Gehörgang. Ihre Körpertemperatur aktiviert es. Aber schließen Sie sich vorher in Ihrem Zimmer ein. Speicherkristall? Naja, wollen wir sehen. Appenzell, Appenzell. Was? Hallo, Boss. Ich versprach, auf Posten zu sein. Endlich weiß ich, wohin man Sie gebracht hat. Sie sind nicht allein. Die Hauptsache für Sie ist, sich dort gründlich zu informieren. Als designierter Historiker des amerikanischen Projekts können Sie das, ohne Aufsehen zu erregen. Diese Botschaft bedarf keiner Antwort. In dringenden Fällen erfolgt Nachricht auf demselben Weg. Legen Sie diesen Kristall in Wasser. Er löst sich sofort auf. Ende. Weiter, Mr. Stevenson. Einzelheiten. Sind Sie nicht ein bisschen zu neugierig? Das hängt doch mit meiner Aufgabe zusammen. Ich habe in den letzten Monaten schon alle anderen Abteilungen durchgemacht und mit allen wichtigen Mitarbeitern am AP gesprochen. Früher war ich ja selbst unter denen, die draußen das Material sammeln. Jetzt weiß ich auch, wie es hier gesichtet, gesiebt und verarbeitet wird. Ja klar. Am Schluss bleibt gar nicht so viel übrig, wie man dachte. Was? Ja, erstaunlich. Dafür wird die Organisation immer größer. Ich glaube, jetzt sind es schon über 60.000 Menschen. Ja, das ist ja auch eine Riesenaufgabe. Und heikel. Vor allem für die Anthropologen, die so viele abstrakte Elemente in präzise mathematische Daten umwandeln müssen. Und für die Mathematiker, die diese Daten kodieren. Ach, wir Ingenieure sind wohl gar nichts, was? Ich sage Ihnen, ich habe nie zuvor in meinem Leben derartig verrückte Programme entworfen. Sehen Sie mal da auf dem Oszillographen. Irre, was? Wie von Picasso. Picasso im Zustand der Volltrunkenheit. Und das ist dabei nur die Basis. Ich muss noch eine Menge darauf programmieren, ehe wir fertig sind. Sagen Sie, Stevenson, ich wundere mich, warum bekomme ich eigentlich Professor Eppelsheimer nicht zu Gesicht? Ach, das wissen Sie nicht? Der Professor ist tot. Selbstmord. War nicht einverstanden mit dem, was man mit seiner Maschine vorhatte. So. War er nicht freiwillig hierher gekommen? Offensichtlich. Und seine... Ich meine Dr. Greenwood. Hab mich nie für Sie interessiert. Ja, ja. Ja, selbstverständlich. Dr. Greenwood, ich habe Ihnen Unrecht getan. Ich konnte nicht wissen, was Sie erlebt haben. Nun wissen Sie es. Und jetzt bitte kein Wort mehr darüber. Bitte, könnten Sie mir nicht vertrauen? Ich kann keinem vertrauen. Aber Gwen, Sie sind doch keine Verschwörerin, die finstere Pläne schmiedet. Nein? Also jedenfalls nehme ich... Bitte, ich werde nicht mehr fragen, aber... Aber denken Sie an mich, wenn Sie einmal jemanden brauchen, dem Sie wirklich Vertrauen schenken müssen. Schon wieder ein Speicherkristall von Furtli. Appenzell, Appenzell. Hallo, Boss. In Ihrem Betrieb ist eine Dame, Schülerin eines vor 7 Jahren verstorbenen Gelehrten, der eine bestimmte Maschine konstruierte. Warnen Sie sie. Clapham ist dorthin unterwegs. Ein verhafteter russischer Spion hat ausgesagt. Ende. Dr. Greenwood? Ja? Ich breche mein Versprechen. Sie brauchen mir nicht zu antworten, aber vielleicht brauchen Sie Hilfe. Das ist doch albern, Mr. Fox. Jetzt hören Sie mir zu. Ich erhalte eben eine Warnung für Sie aus New York. Ein verhafteter russischer Spion hat ausgesagt. Ist es möglich, dass Sie davon etwas zu fürchten haben? Alex oder Hetman? Nein, der Name ist mir unbekannt. Also stimmt's? Können Sie das nicht verstehen nach allem? Ach, ich bin nicht der Richter. Gwen, machen wir schnell. Clapham ist schon unterwegs. Gibt es etwas, was ich an mich nehmen kann? Material, ein Gerät, Papiere? Es kann Ihre Rettung sein, wenn man nichts findet. Herr Fuchs, ich gefährde Sie. Ach, verdammt, zieren Sie sich nicht. Gibt es sowas? Nur einen Mini-Mikrosender. Schnell, schnell, schnell. Clapham. Hier, nicht abhörbar. Schutzkappe abnehmen, schwarze Mine einrasten, 3-mal oberen Knopf drücken, rote Mine einrasten, 2-mal Knopf drücken, grüne Mine einrasten. Dann sind Sie mit Alex verbunden. Ja, falls es den noch gibt. Ich gehe durch den Kabelraum. Danke, Gwen. Leugnen Sie alles. Viel Glück. Viel Glück. Dr. Greenwood, haben wir sich schon kennengelernt? Ja, natürlich. Wo war das doch? Ganz dumme Sache, das. Gerade jetzt, wo der Einbau in den Satelliten abgeschlossen ist, muss das passieren. Ja, ich kann es einfach nicht glauben. Ausgerechnet, Dr. Greenwood, das war lachhaft. Aber Mr. Fox... Sie glauben doch nicht etwa, dass man den Leuten ihr schwarzes Herz von außen ansieht. Lesen Sie keine Krimis? Ja, natürlich sehen Spione nicht anders aus als andere Leute. Wie? Zum Beispiel als Sie und ich. Wie? Ja, aber nein, Daphne. Miss Pfirsichblüte. Unserem Fox traue ich zwar jede Schandtat zu, aber Ihnen... Dr. Gailey, Sie sind der wunderbarste Chef der Welt. Merken Sie das endlich? Aber ohne Spaß, Fox. Die Sache macht mich tatsächlich nervös. Ja... Dauert es denn noch lange, bis unser Vogel endlich auf der Umlaufbahn ist? Oh, ich schätze noch 2 Wochen. Schon so bald? Ich wollte, wir wären schon so weit. Tja, ja, wie ist es? Bestellen wir noch einen? Ja, nein, wie viel Uhr ist es? Ich erwarte jeden Augenblick ein Flugzeug aus New York. Was, schon wieder? 11.14 Uhr. Was? Kommen Sie mit, Daphne. Oder nein, warten Sie hier, vielleicht brauchen Sie noch. Die Sache mit Gwen hat ihn ja mächtig erschüttert. Oh, oder ist es der Besuch aus New York? Sie tun ja auch nur so eisern. Ja, ich meine, ich müsste das doch wissen. Tun Sie das nicht? Warum ist sie wirklich verhaftet worden? Sie wissen es. Die Sowjetunion, ja? Was soll das heißen? Das könnte den Russen so passen, diesen Imperialisten. Sehen Sie sich vor. Kommen Sie uns nicht ins Gehege. Uns? Wer ist das, uns? Das wird sich demnächst herumsprechen. Und grüßen Sie Alex. Alex? Wenn es ihn noch gibt. Achtung, Achtung! Alle Angehörigen des Führungsstabs sofort ins Besprechungszimmer. Ich wiederhole. Alle Angehörigen des Führungsstabs sofort ins Besprechungszimmer. Mr. O'Mara hat das Wort. Nicht viele Worte. Was ich jetzt sage, ist vorläufig nur für den Stab bestimmt. Morgen erfährt es die ganze Belegschaft. Aber durch mich und keine Sekunde früher. Sie wissen, der Satellit ist startbereit? Die Maschine eingebaut und bis auf ein paar wenige Daten fertig programmiert. Sie kennen auch alle das unangenehme Ereignis von heute früh. Die Ermittlungen laufen. Vorläufig hat sich der Verdacht gegen Dr. Greenwood nicht beweisen lassen. Aber selbstverständlich müssen wir nun alles daran setzen, der Gegenseite zuvorzukommen. Es hängt so viel davon ab für die Menschheit. Wir haben deshalb entschieden, dass der Start um 10 Tage vorverlegt wird. Ab sofort wird das gesamte Gelände hermetisch abgeriegelt. Die Truppen haben Befehl, ohne Anruf zu schießen. Der Countdown läuft, wie vorgesehen, über 3 Tage. Er beginnt heute Nacht um 1.29 Uhr. Ich danke Ihnen. Ich erwarte dass jeder seine Pflicht tut. Daphne. Daphne. Ich muss hier unbedingt sprechen. Haben Sie nicht gehört? Gehen Sie und tun Sie Ihre Pflicht. Gut. Alex, kommen. Kommen. Kommen, Alex. Alex, kommen. Kommen. Ihr Kennwort. Kommen. Ich habe kein Kennwort, verdammt. Sie wissen doch, was hier passiert ist. Kommen. Wer sind Sie? Kommen. Das spielt doch keine Rolle. Hören Sie, ich glaube, Sie haben Konkurrenz. Ich nehme an, China. Kommen. Wer sind Sie? Kommen. 1.29 Uhr beginnt der Countdown. 3x24 Stunden, ich wiederhole. 1.29 Uhr. Kommen. Wer sind Sie denn? Kommen. Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Schluss! Na, Stevenson? Noch immer beim Programmieren? Muss hier wohl. Hören Sie mal. Sie können ja kaum noch aus den Augen gucken. Ich höre nicht auf, ehe wir fertig sind. Die werden schon wissen, warum Sie den Start so viel vorziehen. Ja, das nehme ich an. Wissen Sie, ich merke gar nicht, dass Richtige ich müde Durchsage. Bin. Viel zu aufgeregt. Richtige Durchsage. Achtung, ganze Belegschaft. Es ist 1.28 Uhr und eine halbe Minute. Das amerikanische Projekt tritt in sein Endstadium. Die Lösung rettet die Menschheit. Der Countdown läuft über 3x24 Stunden. Beginn heute um 1.29 Uhr. Es ist 1.28 Uhr und 50 Sekunden. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 1.29 Uhr. Noch 3x24 Stunden bis zum Start. Vorsicht, Stevenson. Sie werden noch aus dem Anzug fallen. Das kann ich mir leisten, Foxy. Mein Werk ist getan, du. Prima. Bestens getan. Der Sieg ist unser. Hurra, hurra, hurra. Hurra. Naja, ist ja ein schönes Besäufnis. Fängt gut an, das amerikanische Zeitalter. Das haben Sie so an sich, die großen Zeiten. Ob man Stars und Stripes drüber wehen oder Hammer und Sichel. Tja, oder das Drachenbanner. Foxy, Drachenbanner, das war einmal. Foxy, das war einmal, als noch der Himmelssohn regierte. Foxy, als Historiker sollten Sie nicht nur Märchenbücher lesen. Wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Hurra, da ist sie wieder. Ja, was will wer denn? Ein Engel geht durchs Zimmer. Ja, Gwen, du, ich freue mich sehr. Freunde, Kollegen, Amerikaner, der große Vater im Weißen Haus hat gesprochen, dies Kind trägt keine Schuld. Dr. Greenwood, hurra, hurra, hurra. Und unser Projekt und Amerika und alle Menschen und alle Amerikaner und... Gwen, schön, dass man Sie wieder freigelassen hat, klar. Jetzt kann ich ja nichts mehr anrichten. Achtung, Achtung, 1.29 Uhr. Noch 24 Stunden bis zum Start. Halte kaum noch durch. Verdammt. Verdammt, nochmal 24 Stunden. Du, ich hol mir noch einen. Teddy ist ausgebucht. Stevenson, bringen Sie mir bitte einen mit pur natürlich. Mach ich. Hey, Teddy. Wirklich unerträglich. Ich halte das noch lange aus. Der echte Bourbon pur, bitte. Naja, dann... 1.30 Uhr. 31. Na, 1.30 Uhr Minuten und 45 Sekunden. Dauert das eigentlich lange? Ihr stellt euch das vor. Noch 24 Stunden. Nein, nach dem Start meine ich, bis das Feld zu wirken beginnt. Die Wirkung setzt sofort ein, aber natürlich steigert sie sich immer weiter. Wir werden das Ding ordentlich lange laufen lassen. Wir haben eine polare Umlaufbahn. Das Feld wird uns alle bestreichen. Das finde ich aber witzig. Wirkt es auch auf uns, Amerikaner? Na, nur durch eine Art Neubelebung und Verstärkung unseres amerikanischen Wesens. Wir werden kaum etwas davon spüren. Na, hoffentlich. Achtung, eine wichtige Durchsage. Die Leitung des amerikanischen Projekts bittet die ganze Belegschaft auf morgen Mittag, Punkt 13.30 Uhr, zu einer Versammlung ins Clubhaus. Morgen Mittag, Punkt 13.30 Uhr. Sagen Sie, haben Sie auch so ein komisches Gefühl im Magen? Ja, dabei habe ich gestern nur die Hälfte getrunken. Der Kopf ist wie mit Holzwolle gefüllt. 13 Uhr, 29 Minuten. 12 Stunden bis zum Start. Ist das so komisch? Oh, oh, die Opulé des Projekts. Ja, welches Projekt? Sag ich nicht. Mitarbeiter, Eidgenossen, ich habe diese Versammlung einberufen, damit wir nach alter Vätersitte eine ordentliche Tagsatzung abhalten können. Einen Ammann? Wir brauchen einen Landammann. Ja, einen Ammann. Ich schlage den Eidgenossen C.J. Klapham vor. Hoch, Klapham! Klapham! Aber ein würdigerer ist unter uns. Er wird für uns sprechen. Mitbürger, Freunde, Eidgenossen. Borrell, immer auf Posten. Sie alle werden bereits bemerkt haben, dass die freie, saubere und neutrale Schweiz wieder einmal die natürliche Überlegenheit echter Demokratie über den hemmungslosen Imperialismus der östlichen und westlichen Supermächte bewiesen hat. Der Satellit des helvetischen Projekts befindet sich seit Stunden in der geplanten Kreisbahn. Stimmen Sie mit mir in den Ruf ein. Appenzell! Appenzell! In der Heidelberger Sendereihe Science Fiction als Radiospiel hörten Sie heute Wer anderen eine Grube gräbt von Walter Knaus, nach der Kurzgeschichte Retter der Menschheit von Simon Begley. Die Rechte dieser Kurzgeschichte liegen beim Heine Verlag. Die Rollen und ihre Sprecher waren Dr. Gwendolyn Greenwood, Ursula Langrock, Professor Eppelsheimer, Karl Lange, Nicholas Fox, Volker Spahr, George O'Mara, Anfried Krämer, Clapham, Günther Epperlein, Dr. Gailey, Heinz Filges, Daphne Kay, Christine Born, Aurel Futli, Kurt Müller-Graf, Ingenieur Stevenson, Hans-Otto Rombach. Ferner wirkten mit Michael Pawlik, Jochen Förster und Jürgen Hoppe. Ton und Technik Alfred Pape und Heidemarie Ribbeck. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.